Von der Gesellschaft des Spektakels zur Gesellschaft des Debakels. Der heidnische Glaube an neue Medien, Projektmanagement, Bewachung, Flexibilisierung, Umschulung, Improvisation, Imago und Identität ist die bewährte Methode, um neue Techniken einzuführen. Anfänglich besteht Verblüffung über das Funktionieren von all den merkwürdigen Apparaten und Konzepten. Sobald sie allgemein verbreitet sind und wirklich arbeiten, verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf die Momente, in denen die Methoden und Techniken versagen. Und schon sind sie abgeschrieben. Einmal in der Normalität angelangt, verliert jeder Cybertechno seinen Glanz und kann routiniert verwendet werden. Der Durchbruch der Stagnation ist die überraschende Wende, welche die Geschichte seit 1989 vollführt hat. Solange das Ende des Fortschritts noch verkündet wurde, geschah nichts. Doch der Pfusch sollte die Oberhand gewinnen. Die selbstorganisierenden Prinzipien, wie die des Chaos, Artificial Life, Fraktale, Biosphäre 2 und Turbulenz, kommen zwar optimistisch in Gang, bleiben dann aber in ihrer Ankündigungsphase stecken. Das konsequente Durchwuchern des Krebs wird nicht erreicht. Es bleiben Modelle. Das Scheitern dagegen ist im Prinzip kein Modell und auch keine Strategie. In dieser Hinsicht unterscheidet es sich von allem, was die 80er Jahre an Ideen geliefert haben. Der Abgang ist kein Geschick. Das Schicksal nähert sich von außen, während das Fiasko von innen kommt, ohne vorprogrammiert werden zu können. Die inhärente Enttäuschung, die sich entfaltet, ist kein Bug, der aus dem Programm entfernt werden kann. Im Zeitalter der Überorganisiertheit und des gesellschaftlichen Überschusses an Erfahrung hat sich die Flop-Vermeidung als eine Falle erwiesen, in der sich Erfolgsdenken festgefahren hat. Man versuchte noch, das Scheitern als Lernmoment zu redefinieren. Aber CDI von Philips, Atomenergie, die schnelle Wiedervereinigung von Deutschland, alles starke Konzepte, denen es nicht an Überzeugungskraft fehlte und aus denen doch nichts wurde. Nach der Pose des Losers in der Popkultur sehen wir heute die Einsicht vom Scheitern in der Theorie aufkommen.